Die Schnitter. Ohlenflucht ist die Dämmerung. Osterblume ist die Narzisse. Dröge ist trocken. Lüft ist die Verlobung. Buschkrater ist eine Wildkatze. Tonbank ist der Schanktisch. Der Schneekönig ist der Zaunkönig. Lüning ist ein Sperling. Schütt ist ein Wagenbrett. Rauk ist der Kolkrabe. Und Hallo der Racheruf. Strosse die Gurgel. Tüte ist der Goldregenpfeifer ein Vogel. Sich zwillen bedeutet sich gabeln.